Der 8. Futurologische Weltkongress fand in Costa Ricana statt. Ich wäre ehrlich gesagt nie hingefahren, aber Professor Trottelreiner, mein Freund, von der Schweizer Futurologengruppe, deutete mir an, alle Welt erwarte das von mir. Er sagte auch, was mich traf. Die Astronautik sei heutzutage eine Form der Erdflucht. Jeder, der die irdischen Sorgen satt habe, breche auf in die Galaxis, um so möglichst dem Schlimmsten zu entgehen. Wahr ist, dass ich manchmal von meinen früheren Reisen zurückkehrte und ängstlich aus dem Fenster nach der Erde Ausschau hielt, ob sie nicht schon einer gebackenen Kartoffel gliche. Der Vorstand der Futurologischen Gesellschaft hatte Costa Ricaner zum Tagungsland gewählt, weil auf dem Kongress die Bevölkerungsflut und Wege zu ihrer Eindämmung behandelt werden sollten. Costa Ricaner hat zurzeit die höchste Geburtenrate in der Welt. Unter dem Druck dieser Wirklichkeit würden, so glaubte man, die Beratungen erfolgreicher verlaufen. Das Hilton war fabelhaft. Mein Urteil hat hier besonderes Gewicht, weil ich der geborene Genießer bin. Das offizielle Eröffnungsbankett war für 2 Uhr angesetzt. Ich fuhr also von meinem Zimmer in den 46. Stock, in den Purpursaal. Im Foyer näherten sich mir 2 bezaubernde Mädchen in Pluderhosen, die nackte Brust mit Schneeglöckchen und Marienkäferchen bemalt. Ich betrat den Saal, der noch ziemlich leer war. Schockierend waren die Formen, in denen sich all diese Pastetchen darboten. Sogar die Salate waren Geschlechtsteilen nachgebildet. Als 6 Kellner die wohl unanständigste Süßspeise der Welt hereinbrachten, gab es keinen Zweifel mehr. Ich hatte den Saal verwechselt und mich auf das Bankett der befreiten Literaten verirrt. Die eigentlichen Beratungen waren sowieso erst für 5 Uhr angesetzt. Ich fuhr also zurück auf mein Zimmer in den 100. Stock. Die versalzenen Salate hatten mich durstig gemacht. Ich begnügte mich also mit einem Glas Leitungswasser. Kaum hatte ich es hinuntergeschüttet, da ging im Bad und in beiden Wohnräumen das Licht aus. Und das Telefon verband mich, egal welche Nummer ich auch wählte, mit einem Automaten, der das Märchen vom Aschenbrödel erzählte. Ich wollte nach unten fahren, doch auch der Lift war lahmgelegt. Meine Laune wurde von Sekunde zu Sekunde besser. Während ich im Zimmer umhertappend die Einrichtungsgegenstände umstieß, lächelte ich nachsichtig ins Dunkel. Ich ertastete auf dem Nachttisch Reste des Gedecks, das ich mir zwischen Frühstück und Lunch hatte kommen lassen, und drückte einen Papierfetzen aus dem Kongressprospekt in ein Scheibchen Butter und zündete ihn mit einem Streichholz an. Solchermaßen gewann ich eine Kerze, die zwar ruste, aber genügend Licht gab, dass ich mich in einen Sessel setzen konnte, denn mir blieben noch über 2 Stunden Zeit. Die einstündige Wanderung durchs Treppenhaus inbegriffen, falls der Fahrstuhl immer noch nicht ging. Meine heitere Gemütsverfassung durchlief weitere Schwankungen und Wandlungen, die ich gespannt verfolgte. Ich war fröhlich, geradezu ausgelassen. Im Handumdrehen hatte ich unzählige Argumente zugunsten jener Umstände parat, die eingetreten waren, felsenfest davon überzeugt, dass in ägyptische Finsternis getauchte, vom Brandgeruch und Qualm des Butterstumpens erfüllte, von der Welt weit abgeschiedene Hilton-Appartement mit seinem märchenerzählenden Telefon sei einer der gemütlichsten Orte, die man sich auf Erden denken könne. Zu alledem hatte ich den unbändigen Drang, jemanden am Kopf zu tätscheln und ihm dabei tief und innig in die Augen zu blicken. Ich hätte meinen Todfeind links und rechts abgeschmatzt. Die Butter, die einzige Kerze im Haus. Sie zischte und rauchte und ging andauernd aus. Dass sich im Haus auf ging aus reimte, löste einen Lachkrampf bei mir aus. Der Stummel klang nur kümmerlich. Ich aber summte halblaut Arien aus alten Opern und Operetten vor mich hin, mich nicht im Mindesten daran störend, dass der Qualm mich wirkte und mir Tränen aus den brennenden Augen über die Wangen rollten. La donna mobile, che val più mal vento, o muta d'argento. Ich legte mich aufs Bett. Es war noch nicht gemacht, obwohl es weit nach Mittag war. An das Personal, das eine derartige Schlampigkeit an den Tag legte, dachte ich wie an meine eigenen Kinder. Außer liebevollen Kosenamen und zärtlichem Gegurre fiel mir nichts ein. Diese Feststellung wirkte auf mich wie ein Wecksignal. Mein Geist spaltete sich seltsam in zwei. Nach wie vor erfüllte ihn eine Art universelles Wohlwollen. Und meine Hände waren so begierig, wen auch immer, zu herzen und zu kosen, dass ich in Ermangelung dritter sanft begann, meine eigenen Wangen zu streicheln und mich neckisch am Ohrläppchen zu zupfen. Viele Male reichte ich die rechte der linken und tauschte einen kräftigen Händedruck aus. Selbst meine Beine zuckten, weil sie nach Zärtlichkeit drängten. Doch bei alledem leuchteten tief in meinem Inneren Warnsignale auf. Da stimmt was nicht, schrie weit entfernt schwach in mir eine Stimme. Vorsichtig, pass auf, sei auf der Hut. Lümmel nicht im Sessel herum wie ein Onassis. Diese Heiterkeit ist verdächtig. Das Leitungswasser, natürlich. Seit ich davon getrunken hatte, waren diese Veränderungen in mir vorgegangen. Es musste etwas drin sein. Aber was? Jüngst hatte die Science News über neue Psychopharmaka aus der Gruppe der sogenannten Benediktatoren oder Gutmacher berichtet, die den Geist zu gegenstandsloser Freude oder Heiterkeit nötigten. Die Notiz stammt mir jetzt greifbar vor Augen. Benefactorin, Edelpassionat, Euphorosol, Hedominol, Felixol, Schmusium. Zudem hatte man durch Austausch der Hydroxyl mit den Amidgruppen aus denselben Stoffen Amokgeist, Aggressium, Brutalol, Furiasol, Frustrandol, Satistin und noch viele andere Wutmacher aus der sogenannten Barbarium-Gruppe gewonnen. Sie regten dazu an, sich an seiner Umwelt zu vergreifen und um sich zu schlagen. Eine Sintflut aus Nächstenliebe drohte mir den Schädel zu sprengen. Besonders aber litt ich an etwas, was die Worte der Drang zum Guten vielleicht am besten umschreiben. Statt an psychotrope Gifte dachte ich begierig an die Witwen und Waisen, an die Armen und Kranken, an die Notleidenden und Hungernden. Du lieber Gott! Ich ertappte mich dabei, wie ich vor den offenen Koffer kniete und alles auf den Fußboden warf, auf der Suche nach ein paar leidlich anständigen Klamotten, die ich unter die Bedürftigen austeilen würde. Und wieder ertönten schwache Alarmstimmen in meinem Unterbewusstsein. Lass dich nicht einlullen, Tichy! Rette dich, stich, tritt um dich! Ich war grausam hin und her gerissen. Der kategorische Imperativ heizte meine Gefühle gewaltig an. Ich hätte keiner Fliege etwas zuleide getan. Welch ein Jammer, dachte ich, dass es im Hilton keine Mäuse, ja nicht einmal Spinnen gab. Wie würde ich die Ärmsten streicheln, liebkosen? Flüchtig segnete ich den Tisch, die Lampe, meine eigenen Beine. Doch ein Anflug von Nüchternheit verließ mich nun nicht mehr. Und so hieb ich mir denn unverzüglich mit der linken auf die rechte segnende Hand und krümmte mich vor Schmerz. Glücklicherweise war mein Drang zum Guten nicht auf mich selbst gerichtet. Anderen war ich weit mehr gewogen. Für den Anfang schlug ich mir ein paar Mal kräftig ins Gesicht. Sehr gut, nur weiter so. Als es allmählich gefühllos war, begann ich mir gegen die Knöchel zu treten. Zum Glück hatte ich schwere Schuhe mit verdammt harten Sohlen an. Nach dieser rasenden Trittkur ging es mir kurzzeitig besser. Und wieder explodierte ein Geist ihr höheren Edelmuts und tugendhafter Selbstaufgabe in mir. Moment. Schon ewig schleppte ich in meinem Koffer ein Schlafmittel mit mir herum, das mich stets in eine düstere, feindselige Stimmung versetzte. Ich schluckte eine solche Pille zusammen mit der russigen Butter, denn Wasser mied ich wie die Pest. Quälte mir zusätzlich zwei Koffeindragees hinunter, um dem Schlafmittel entgegenzuwirken, und setzte mich in einen Sessel und wartete voll Bangen, aber auch voll Nächstenliebe, wie der chemische Kampf in meinem Organismus ausgehen würde. Nach einer Viertelstunde schien ich es überstanden zu haben. Ich duschte, rubbelte mich mit einem rauen Handtuch kräftig ab, schlug mir hin und wieder in die Visage, einfach so, vorbeugungshalber, zog ein frisches Hemd und den Anzug an, boxte mir beim Aufbruch ermunternd zwischen die Rippen und verließ das Zimmer gerade zur rechten Zeit. Denn es war gleich 5. Ich betrat den Saal. Über dem Podium hing eine grün bekränzte Tafel mit der Tagesordnung. Punkt 1 behandelte die städtebauliche Weltkatastrophe, Punkt 2 die ökologische, Punkt 3 die atmosphärische, Punkt 4 die energetische, Punkt 5 die Ernährungskatastrophe, wonach eine Pause eingelegt werden sollte. Die militärische und die politische Katastrophe sollten am nächsten Tag erörtert werden, zusammen mit freien Wortmeldungen. Jedem Redner standen 4 Minuten zur Verfügung. Ohnehin ziemlich viel Zeit, wenn man bedenkt, dass 197 Referate aus 64 Staaten eingereicht worden waren. Um das Beratungstempo zu steigern, hatte man die Referate vor der Sitzung alleine zu studieren. Der Vortragende selbst sprach ausschließlich in Ziffern und nannte so die wichtigsten Kapitel seiner Arbeit. Wir schalteten alle unsere Computer ein. Stanley Hazelton von der USA-Delegation schockte sofort den Saal, indem er mit Nachdruck wiederholte. 372-111, that makes 22. 5-9, hands, 22. 371-915 makes again. 22 and only 22. Jemand stand auf und rief, Fill me a 5, or maybe 6, 18 and 4. Hazelton parierte den Einwand blitzschnell, indem er erklärte, dass er gebe so oder so. 22. Ich suchte im Codeschlüssel seines Referats und erfuhr, dass die Ziffer 22 die endgültige Katastrophe bezeichnete. Als nächster stellte der Japaner Hayakawa das Modell des in seinem Lande konzipierten Hauses der Zukunft vor. 800 Stockwerke hoch, mitsamt Gebärkliniken, Kinderkrippen, Tierparks, Museen, Kinos, Theater, Krematorien. Auch ein unterirdischer Speicher für die Asche der Verstorbenen, hatte man gedacht. Ausnüchterungs- sowie Berauschungsstuben, turnhallenähnliche Säle zur Ausübung von Gruppensex. Ein Zeichen für die Aufgeklärtheit der Architekten. Sowie Katakomben für unangepasste Subkulturgruppen. Hakayawa, der zweite japanische Delegierte, demonstrierte uns das Modell im Maßstab 1 zu 10.000, das als störungsunabhängiges System geplant war. Sämtliche Ausscheidungen wollte man wiederaufbereiten, wobei selbst der Todesschweiß und andere Körperabsonderungen erfasst werden sollten. Yahakawa, der dritte Japaner, verlas eine Liste sämtlich aus den Ausscheidungen herstellbaren Leckerbissen. Es waren unter anderem artifizielle Bananen, Krabben, Austern, Lebkuchen, ja sogar künstlicher Wein war darunter, der angeblich, trotz seiner Herkunft, den köstlichsten Weinen der Champagne in nichts nachstand. Es wurden Proben gereicht, aber irgendwie riss sich niemand ums Trinken. Die Japaner schienen höchst entzückt über ihr Projekt. Nach ihnen ergriff Norman Elkler, wieder von der USA-Delegation, das Wort, der 7 Methoden vorschlug, die Bevölkerungsexplosion einzudämmen. Und zwar polizeiliche und agitatorische Lustvermiesung, Zwangszölibatisierung, Enterotisierung, Onanisierung, Subordinierung und für die Unverbesserlichen Kastration. Jedes Ehepaar sollte sich um das Recht auf ein Kind bewerben, indem es verschiedene Prüfungen ablegte. Illegales Kinderkriegen wurde strafrechtlich verfolgt. Zwischen den einzelnen Referaten versuchte ich, die Lokalzeitungen zu studieren. Und obwohl ich nur ein paar Brocken Spanisch verstand, erfuhr ich immerhin so viel, dass die Regierung Panzereinheiten in die Hauptstadt verlegt, die gesamte Polizei in höchste Alarmstufe versetzt und den Ausnahmezustand ausgerufen hatte. Außer mir war sich scheinbar keiner des Ernstes der Lage bewusst, der jenseits der Mauern herrschte. Kaum waren wir wieder in unsere weichen Clubsessel gesunken. Kaum hatte Professor Trottelreiner, mein Freund von der Schweizer Futurologengruppe, die erste Ziffer seiner Rede genannt. Da waren auch schon dumpfe Detonationen zu hören. Das Gebäude erzitterte leicht in den Fundamenten, die Scheiben klirrten, aber die Optimisten riefen, das sei nur ein Erdbeben. Nun vernahm man aber auch schon das charakteristische Staccato von Maschinengewehren. Man durfte sich nicht länger der Täuschung hingeben. Costa Ricaner war in die Phase der Straßenkämpfe eingetreten. Neuerliche Explosionen unterbrachen die Vorlesung. Die verunsicherten Futurologen verließen fassungslos den Saal und vermischten sich in der Halle mit den schon teilweise nackten Teilnehmern des Kongresses der befreiten Literatur. Es brach die Hölle aus, als mit gläsernem Klirren die ersten riesigen Fensterscheiben zersprangen. Ich wollte mich nach meinen Bekannten von der Presse umsehen, und als ich bemerkte, dass sie sich nach draußen verflüchtigten, folgte ich ihrem Beispiel. Die Atmosphäre im Hilton war wirklich zu bedrückend geworden. Als ich auch schon vor der Auffahrt stand, gesellte sich kurz Professor Trottelreiner, mein Freund von der Schweizer Futurologengruppe, zu mir. Und da geschah, was längst zu erwarten gewesen war. Ein Kordon von Polizisten mit schwarzen Helmen, schwarzen Brustschilden, Gasfiltermasken, die Waffe schussbereit, umstellte in breiter Kette den gesamten Hilton-Komplex. Spezialeinheiten bauten zügig und geübt Granatwerfer auf und erste Salven trafen die Menge. Die Detonationen waren merkwürdig schwach, lösten aber riesige weißliche Rauchwolken aus. Zuerst vermutete ich Tränengas, doch anstatt zu flüchten oder mit empörtem Wutgebrüll zu reagieren, drängte die Menge eindeutig jenen Nebelschwaden entgegen. Die Schreie verstummten rasch. Dafür vernahm ich nun so etwas wie gebetsartige Gesänge oder Litanei. Höchstwahrscheinlich hatte die Polizei chemische Begütigungsmittel in Aerosolform, sogenannte Bemben, eingesetzt. Eine Minute später nahmen die Paroxysmen der Nächstenliebe Massencharakter an. Die Polizisten rissen sich die Gasfiltermasken vom Gesicht. Überströmt von heißen Reuetränen flehten sie die Demonstranten auf Knien um Verzeihung an und bettelten um eine kräftige Tracht Prügel. In der Bar wiederum hatten sich Polizisten und Demonstranten vermischt und sangen abwechselnd umstürzlerische und staatserhaltende Lieder. Zudem leckten die Polizeihunde jeden ab. Ohne Ausnahme. Der Verlauf dieser Ereignisse ließ sich erst etliche Wochen nach der Tragödie rekonstruieren. Die Regierung hatte am Morgen beschlossen, einen drohenden Staatsstreich im Keim zu ersticken, indem sie 700 Kilogramm Gutstoff, Disanftin, in den Wasserturm schütten ließ. Da es an Sachkundigen fehlte, musste die Aktion schiefgehen. Man hatte weder an eine mögliche Aerosoldurchdringung durch die Gasfiltermasken noch den Umstand bedacht, dass unterschiedliche soziale Gruppen äußerst unterschiedlich vom Trinkwasser Gebrauch machten. Das Überlaufen der Polizisten zu den Demonstranten überraschte die Regierungsorgane natürlich aufs Grausamste, da sie auch nicht wussten, dass die Wirkung von Gutstoffen umso stärker ist, je schwächer der ihnen ausgesetzte Mensch bislang den natürlichen Impulsen zu Wohlwollen und Güte gehorcht hat. Das erklärt auch, warum so viele höchste Armee- und Polizeichargen Selbstmord begingen. Nach allem, was ich gesehen hatte, war ich körperlich so erschöpft, dass ich mit Mühe und Not die Brandschutzräume erreichte, wo ich zum Glück auch noch ein paar unangetastete Sauerstoffflaschen vorfand. Dort saß auch schon auf einem zusammengerollten Löschschlauch Professor Trottelreiner, mein Freund von der Schweizer Futurologengruppe, in die Lektüre der futurologischen Referate vertieft, höchst erfreut, dass er als professioneller Kongressreisender endlich einen Moment Zeit gefunden hatte. Die Bombardierung lief unterdessen auf Hochtouren. Deshalb beschlossen wir uns nach kurzer Beratung in die unterste Etage des Hiltons zurückzuziehen, das heißt in die Kanalisation. Völlig erschöpft von den stürmischen Ereignissen des Tages, rüsteten wir uns für eine Nacht unter mehr als spartanischen Bedingungen. Unsere Lagerstadt war ein schmaler Kanalräumungssteg aus Beton. Ein Explosionsknall, der stärker war als alle bisherigen, riss mich aus unruhigem Schlummer. Ich versuchte, etwas im Halbdämmer zu erkennen. Aus dem Kanal krochen riesige, fette Ratten ans Ufer. Das Sonderbare aber daran war, dass sie im Gänsemarsch und auf den Hinterbeinen liefen. Ich kniff mich, aber ich träumte nicht. Ich weckte Professor Trottelreiner, zeigte ihm das Phänomen. Wusste nicht, was er davon halten sollte. Die Ratten marschierten paarweise umher, ohne Notiz von uns zu nehmen. Jedenfalls fingen sie nicht an, uns abzulecken, was nach Ansicht des Professors schon ein gutes Zeichen war. Höchstwahrscheinlich war die Luft rein. Vorsichtig setzten wir unsere Masken ab. Die Ratten spazierten noch immer auf zwei Beinen umher, als ich die ersten Würzelchen entdeckte. Ich beugte mich über meine Beine. Von einem Irrtum konnte nicht die Rede sein. Ich hatte Wurzeln getrieben. Etwa von den Knien abwärts. Weiter oben hingegen war ich schon ergrünt. Nun setzte ich auch schon Knospen an den Armen an. Sie sprangen rasch auf, wuchsen zusehends, blieben aber weißlich, wie das bei Kellerpflanzen so vorkommt. Ich fühlte nicht mehr lange und ich würde Frucht tragen. Nach Baumesart sehnte ich mich nach Sonne. Ich begann mich zu röten. Dann wurde ich golden. Schließlich warf ich die Blätter ab. Was? Schon Herbst? Wunderte ich mich. So rasch. Eine gesattelte Ratte, selbst für eine Reitratte ausgefallen großes Exemplar, sah mich unter schräg hängenden Lidern mit Professor Trottelreiners traurigen Augen an. Plötzlich aufkommende Bedenken ließen mich stutzen. Wenn das der Professor war, der einer Ratte ähnlich sah, so ziemte es sich natürlich nicht, ihn zu besteigen. Wenn es aber nur eine Ratte war, die dem Professor glich, tja dann. Ich entwurzelte mich also, duckte mich zum Sprung und saß auf. Und fiel in den Kanal. Erst dieses scheußliche Bad ernüchterte mich. Zitternd vor Ekel und Wut kroch ich an den Steg. Ja, aber das ist doch sonnenklar, durchzuckte es mich. Halluzinogene. Ich tastete nach meiner Sauerstoffmaske und stülpte sie mir über das Gesicht. Doch ich atmete unruhig. Woher sollte ich die Gewissheit nehmen, ob es eine echte Maske war oder nur ein Trugbild? Plötzlich wurde es hell. Ich hob den Kopf und erblickte im offenen Ausstieg einen Sergeanten der US Army, der mir den Arm entgegenstreckte. Oben brannte es lichterloh. Ich sah lediglich ein paar Soldaten mit dem Bauchgurt der Fallschirmspringer. Sie drückten mir eine Art Pferdegeschirr in die Hand. Was ist das? Fragte ich entgeistert. Die Soldaten begannen mich zu satteln. Eine Halluzination. Durchaus nicht, brüllte der Sergeant. Das sind unsere neuen Einmannraketen. Der Tank ist im Tornister. Ab die Post. Sie drückten mir eine Art Hebel in die Hand. Ein scharfes, gellendes Pfeifen ertönte. Qualm und weiße Dampf schossen aus der Tornisterdüse. Gleichzeitig entschwebte ich wie eine Fähige in die Lüfte. Aber ich kann das nicht steuern, rief ich. Und jagte wie ein Senkrechtstarter hinauf in den schwarzen Himmel, der vom Feuerschein bedrohlich leuchtete. Das lernen Sie schon. Azimut auf den Polarstern. Oh, ich versuchte, den Polarstern zu finden, um Kurs daraus zu nehmen. Als mir das gelungen war, gab mein Tornister den Geist auf. Und ich raste mit wachsender Geschwindigkeit wieder abwärts. Als ich die Augen öffnete, erblickte ich eine Glaskuppel über mir, maskierte Leute in Weiß, die Hände priesterlich erhoben, verständigten sich flüsternd. Ja, das war Tichy, schnappte ich auf. Hier in das Glas. Nein, nein, nur das Gehirn. Der Rest taugt nichts mehr. Gebt ihm inzwischen die Narkose. Ich wollte um Hilfe rufen, doch ich sog das beißende Gas ein und löste mich in nichts auf. Als ich neuerlich zu mir kam, konnte ich die Augen nicht aufmachen und kein Glied rühren. Ich verdoppelte meine Anstrengungen, ungeachtet der Schmerzen im ganzen Leib. Schön ruhig, strampeln Sie bitte nicht, vernahm ich eine freundliche, melodische Stimme. Sie sind in einem Sanatorium, mein Herr. Es wird alles gut, seien Sie zuversichtlich. Gleich bekommen Sie zu essen. Ich hörte eine Schere klappern. Mullbinden fielen mir schichtenweise vom Gesicht. Es wurde hell. Zwei stattliche Pfleger fassten mich sanft, aber fest unter und halfen mir auf die Beine. Ich staunte, wie riesig sie waren. Sie setzten mich in einen Rollstuhl. Vor mir dampfte einladend eine Bouillon. Wie von selbst langte ich nach dem Löffel und entdeckte. Die Hand, die ihn ergriff, war klein und schwarz wie Ebenholz. Da ich sie aber nach Belieben bewegen konnte, war es wohl meine eigene. Doch sie hatte sich stark verändert. Ich wollte nach der Ursache dieser Verwandlung fragen. Da fiel mein Blick in den Spiegel an der Wand gegenüber. Dort saß im Rollstuhl eine junge, hübsche Negerin im Pyjama. Binden umwickelt, Entgeisterung im Gesicht. Ich fasste mir an die Nase. Das Spiegelbild tat das Gleiche. Ich begann mich abzutasten. Das Gesicht, den Hals, den Busen. Als ich auf einen Busen traf, stieß ich einen Angstschrei aus. Ich hatte ein dünnes Stimmchen. Großer Gott, Schwester, was hat das zu bedeuten? Das Mädchen, das schwarze Fräulein, dort. Eine Transplantation, es ging nicht anders, wenn wir ihnen das Leben retten wollten. Das heißt, ihr Gehirn retten wollten. Ich schloss die Augen. Schlug sie wieder auf. Mir wurde schlecht. Ein Chirurg trat ein, scheu mit vor Entrüstung. Schlamperei, donnerte er, der Patient kann einen Schock erleiden. Den hat er schon, Herr Professor. Einen Schock? Worauf wartet ihr noch? Ab in den OP, kommandierte der Professor. Es reicht, schrie ich. Niemand beachtete mein Mädchengepiepse. Ich spürte einen stechenden Schmerz in der Seite und mir schwanden die Sinne. Hallo, hallo, hallo. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Ich stockte verblüfft. Ich hatte eine gewaltige Stimme, dass es nur so wieder halte, halte, halte. Ich griff mir an die Wange. Ein mächtiger, dicke, filzige Zottel. Ich beugte mich vor und sah meinen Bart. Er wallte über die Pyjama auf die halbe Brust. Ausgefranst, so wie Rom, Barbarossa. Der Busen war verschwunden, immerhin, immerhin. Ich blickte auf die Terrasse, auf einer Bank saß jemand und donnte sich. Hallo, hallo, hallo, er drehte sich um. Ich erblickte ein mir seltsam vertrautes Gesicht. Ich blinzelte. Ich bin selten. Das war ja mein eigenes. Das war ich. Mit drei Sätzen war ich draußen. Mit drei Sätzen war ich draußen. Mit drei Sätzen war ich draußen. Draußen, draußen, draußen. Keuchend, keuchend, keuchend. Starte ich meine eigene Gestalt an. Keine Frage. Das war ich. Kontakt zu Ihnen, wer sind Sie, wer sind Ihnen da, hat recht. Er stand auf. Ich bin Professor Trottelreiner. Ich grübelte fieberhaft, wie ich mich vergewissern konnte, ob das nicht doch alles eine Halluzination war. Ich maß mein Gegenüber mit den Blicken, duckte mich zum Sprung und saß auf. Und fiel in den Kanal. Fast wäre ich an der stinkenden schwarzen Brühe erstickt, doch was für eine Erleichterung. Ich kroch ans Ufer. Die Ratten waren inzwischen auch weniger geworden, nur vier waren noch da. Dicht vor den Knien des tief schlafenden Professors spielten sie mit seinen Karten Bridge. Moment. Selbst wenn man eine enorm hohe Halluzinogenkonzentration annahm, war es möglich, dass sie wirklich Bridge spielten? Ich schielte der Fettersten in die Karten. Sie schmiss sie heraus, wie sie gerade kamen. Das war kein Bridge, nun alles halb so wild. Ich betastete mein Gesicht, weder Bart noch Maske. Wo war die denn nun wieder hin? Was mich betrifft, ich bin ein anständiges Mädchen, sprach Professor Trottelreiner, ohne die Augen aufzumachen. Und hoffe, dass Sie darauf Rücksicht nehmen, mein Herr. Rühren Sie mich bitte nicht an, sonst wäre ich gezwungen, Hand an mich zu legen. Vorsingen kann ich Ihnen etwas gewiss. Ein harmloses Liedchen verpflichtet zu gar nichts. Ich hörte ihm weiter zu, leidlich beruhigt. Wenn der Professor halluzinierte, so schien mir das ein Beweis zu sein, dass ich es wenigstens nicht tat. Wahre Freundschaft soll nicht wanken, wenn sie gleich entfernt ist. Lebe. Es gluckerte im Kanal. Die breiige Wasseroberfläche teilte sich in zwei. Und es erschienen mehrere glänzende schwarze Gestalten. Fünf Taucher mit Brille und Sauerstoffmaske. Eine Waffe in der Hand. Sie kamen auf mich zu. abscheulich mit den froschigen Fußglossen schlürfend. Hände hoch! Ja. Ich bekam eins mit dem Gewehrkolben zwischen die Rippen. Oh! Ja! Stellte fest, dass die Halluzination sehr genau war. Waffen habe ich abgetastet, Herr Hauptmann. Keine! Entschuldigen Sie, kann ich die Hände jetzt wieder runterlassen, weil Sie will nämlich einschlafen. Sie werden gleich ein Steilball runterfallen. Kalt machen? Jawohl, nickte der Hauptmann. Nein, Moment, sagte der Hauptmann. Sich in den Hüften wiegend, kam er auf mich zu. An seinem Gürtel baumelte ein ganzes Bündel Goldringe an einer Schnur. Unerhört realistisch, dachte ich. Wo sind die anderen? Mich fragen Sie das? Sie haben sich durch die Luke hinaus halluziniert. Aber das wissen Sie ja selber. Ein Verrückter, Herr Hauptmann. Wir gehen, schalt ihn ab. Ja, bitte. Was hast du denn so eilig ins Jenseits, Fuzzi? Da guckt euch den Jammerlappen an, wie der bettelt. Vielleicht säbeln wir ihm lieber nur die Nasenspitze ab. Nein, bitte, meine Herren, gehen Sie gleich aufs Ganze. Keine Hemmungen, nur zu. Der Hauptmann schnallte sich das Außenkoppel ab, zog einen flachen Revolver aus der Innentasche, pustete in den Lauf, wirbelte den Colt hoch und schoss mir in den Rücken. Ein schauderhafter Schmerz durchbohrte mir den Brustkorb. Langsam rutschte ich an der Wand hinunter. Der Hauptmann packte mich im Genick, drehte mir das Gesicht nach oben und schoss noch einmal ganz aus der Nähe, dass mich das Mündungsfeuer blendete. Den Knall hörte ich nicht, denn mir schwanden die Sinne. Als ich die Augen aufschlug, saß ich in einem reinlich bezogenen Bett. Die Tür ging auf. Darin erschien, umringt von einer Schar junger Leute in weißen Krankenhauskitteln, ein bärtiger, stämmiger Mann mit grauer Igelfrisur, Goldrandbrille, einen kleinen Gummihammer in der Hand. Ein höchst interessanter Fall, liebe Kollegen, höchst interessant. Dieser Patient hat sich vor 4 Monaten durch eine halluzinogene Überdosis eine Vergiftung zugezogen. Die Wirkung ist längst abgeklungen, doch er kann es nicht glauben. Er ist in seiner Verirrung sogar so weit gegangen, die Soldaten von General Dia selbst zu bitten, ihn zu erschießen. Durch 3 schwerwiegende Eingriffe konnte er gerettet werden. Wir haben ihm 2 Kugeln aus den Herzkammern entfernt, doch er meint nach wie vor zu halluzinieren. Handelt es sich um Schizophrenie? Fragte mit Piepsstimmchen eine kleingeratene Studentin. Nein, um eine Neuerscheinungsform reaktiver Psychose. Ein ganz hoffnungsloser Fall. So aussichtslos, dass Sie mich zur Vitrifizierung entschlossen haben. Wie bitte? Zur Vitrifizierung, zur Einfrierung entschlossen haben. Als sie die Tür schlossen, hörte ich die Studentin noch sagen, Vitrifizierung, Winterschlaf ist eine Reise durch die Zeit, wie romantisch. Ich teilte ihre Ansicht nicht. Am Abend brachten mich 2 Pfleger in den Operationssaal, wo mir aus einem Glasbecken so eisige Dämpfe entgegenwehten, dass mir der Atem gefror. Ich bekam eine Unmenge von Spritzen. Dann bettete man mich auf den Operationstisch und flößte mir durch ein Glasröhrchen eine süßliche, farblose Flüssigkeit ein. Das letzte Geräusch dieser Welt, das an mein Ohr schlug, war das Klatschen, mit dem mein Körper in den flüssigen Stickstoff landete. Ein scheußlicher Ton. Gletscher und blaue. Alles ist aus Eis gemacht. Auch ich. Eisnadeln und Schneekristalle. Arktis. Eisschollen im Mund. Reines, durchsichtiges Eis. Es ist eisig und starr. Hübsch, diese Gletscher. Noch nie war mir so kalt. Ein Glück, dass ich nicht weiß, was das ist. Mir. Mir? Ich bin ein Winterblumenkohl in den Strahlen der Sonne. Tatsächlich dich. Im Mund ein Eiszapfen oder eine Zunge? Eine Zunge. Immerhin. Sie schinden, rollen, brechen, reiben. Ja, mir scheint sogar, sie schlagen mich. Ich liege unter einer Plastikhaut. Über mir Lampen. Also deshalb kam ich auf den Treibhausblumenkohl. Ich muss fantasiert haben. Weiß. Überall weiß. Aber es sind Wände. Kein Schnee. Sie haben mich aufgetaut. Zum Dank habe ich beschlossen, ein Tagebuch zu führen, so wie ich die Fäden in der klammen Hand halten kann. Vor den Augen immer noch Eisregenbögen und blaues Glitzern, eine höllische Kälte, aber ich kann mich schon aufwärmen. 27.07. Angeblich hat meine Wiedererweckung 3 Wochen gedauert. Es gab Schwierigkeiten. Ich sitze im Bett und schreibe. Junge, hübsche Frauen in silbernen Masken versorgen mich. Manche ohne Brüste. Von den Gletschern träume ich nur noch, aber mit grausamer Hartnäckigkeit. Ich gefriere, werde zu Eis, vergletschere, zugeschneit von Abend bis zum Morgen. 28.07. Alle durch die Bank sind hübsch und lächeln ewig. Ich bin schwach, launisch wie ein Kind, alles verdrießlich. Nach der Spritze jagt sich der Oberschwester heute die Nadel in den Hintern, aber sie lächelte mich gleich wieder an. Sie zeigen mir Lichtbilder an der Zimmerdecke. Hoppelhäschen, Emslein, Mohkühlein, Würmchen, Krabbelkäfer. Wozu? Ich bekomme eine Kinderzeitschrift. Ein Irrtum? 29.07. Die Ankömmlinge aus früheren Jahrzehnten gewöhnt man stufenweise an das neue Leben. So wie man Taucher aus großer Tiefe heraufholt. Das geht auch nicht mit einem Schlag. Ebenso bereitet man einen Tauling, das ist das erste neue Wort, das ich gelernt habe, ratenweise auf die neue Welt vor. Wir schreiben das Jahr 2039. Es ist Juli, Sommer, schönes Wetter. Meine persönliche Pflegerin heißt Eileen Rogers. Sie hat blaue Augen und ist 23. Ich bin in einem Revitarium bei New York zum zweiten Mal zur Welt gekommen. In 4 Tagen darf ich es verlassen. 5.8. Auf der Erde leben 29,5 Milliarden Menschen. Es gibt Staaten und Grenzen, jedoch keine Konflikte. Die Grundlage von allem ist jetzt die Eichen aus, lindern, beschwichtigen, von innen her, im Guten. Zu spontanen Gefühlen darf man sich nicht hinreißen lassen. Wer das täte, handle unanständig. Ich mag keine dieser Psychchemikalien schlucken. Meine Widerstände, so sagt mein Lehrer, ein Computer, seien ganz normal und typisch. Ein Höhlenmensch hätte sich auch gegen die Straßenbahn gesperrt. 8.8. Ich war mit meiner Pflegerin in New York. Ein grüner Riese, eine Luft wie im Wald. Die Flughöhe der Wolken lässt sich regulieren. Ich habe ein Bankkonto. 10.8. Heute mit Eileen gespeist. Ein netter Abend, wir haben uns köstlich amüsiert. Ich achte genau auf die Leute. Irgendetwas haben sie. Aber was? Ich komme nicht dahinter. Ein kleiner Junge in Höhe des ersten Stocks über der 5. Straße schwebend streut Zuckererbsen in die Menschenmenge. Man winkt zu ihm hinauf, lächelt nachsichtig. Ein Idyll, nicht zu fassen. Das Wetter wird immer einen Monat im Voraus festgelegt. Der August wird sonnig sein. 11.8. Was die Straßenpassanten und überhaupt die Leute an öffentlichen Plätzen anbelangt, sie keuchen irgendwie. Vielmehr, sie atmen laut. Eine Angewohnheit. 12.8. Die Leute schnaufen. Fast alle. Im Fahrstuhl, auf den Straßen, überall. Dabei sehen sie blühend aus. Rotwangig, fröhlich, braungebrannt. Aber sie keuchen. Ich nicht. Man muss also nicht unbedingt. 13.8. Besonders die Älteren japsen regelrecht. Scheinbar nur eine Lappalie. Aber es lässt mir keine Ruhe. 4.9. Bücher liest man heute nicht mehr. Bücher isst man. Sie sind nicht aus Papier, sondern aus einer Informationssubstanz, die mit Zuckerguss überzogen ist. In der 6. Straße eine Theothek, eine theologische Buchhandlung. Wahrscheinlich. Es gibt dort Christine und Antichristine, Gnadenstuhlzäpfchen, Arimanol, Nirvanzäpfchen, Butting und Sakrantal in einer Verpackung mit leuchtendem Glorienschein. Alles in Form von Dragees, Pillen, Säften, Tropfen. Es gibt sogar Lutscher für Kinder. Ich traue der Sache nicht recht, aber ich habe dieser Neuerung Geschmack abgewonnen. Nach dem Genuss von 4 Algebrin-Tabletten hatte ich die höhere Mathematik, ohne jedes eigene Zutun, intus. 7.9. Heute hat ein Fremdel versucht, bei mir einzubrechen, als ich gerade in der Wanne saß. Ein Fremdel ist ein Fremdroboter, ein Kneif mit Fabrikfehler. Solche Exemplare kneifen vor der Arbeit. Nicht selten werden Rabauken aus ihnen. Ich schreibe Rabauke, weil man jetzt so sagt. Aber trotzdem werde ich in meinem Tagebuch nicht allzu viele dieser neuen Wörter benutzen. Sie verletzen mein ästhetisches Empfinden oder mein Gefühl für die verlorene Zeit. Eileen ist zu ihrer Tante gefahren. Ich werde mit George Symington zu Abend speisen, dem Besitzer jenes kaputten Roboters. 8.9. Symington Junior hat mir versprochen, mich in einen Geheimclub mitzunehmen. Etwa zu einer Orgie. Auf jeden Fall werde ich nichts in den Mund nehmen. Ich hatte mir eine Art Nobelschuppen, einen Ort hemmungsloser Ausschweifungen vorgestellt. Stattdessen stiegen wir einen dreckigen, muffigen Keller hinab. Diese höchst naturgetreue Nachbildung vergangener Zeiten hat angeblich ein Vermögen gekostet. Unter der niedrigen Decke, in Nief und Dunst, wartete vor einem fest verrammelten Schalter geduldig eine lange Schlange. Sehen Sie, Tichy, das ist eine echte Schlange, bedeutete mir Simington Junior mit stolz geschwellter Brust. Schön und gut, sagte ich, nachdem wir uns eine Stunde die Beine in den Bauch gestanden hatten. Aber wann sperren denn die endlich auf? Ja, überhaupt nicht, Tichy. Ich war verdattert, weil ich nicht gleich begriff, dass ich einer Attraktion beiwohnte. In einem anderen Clubraum steht auf Klötzern aufgebockt ein gewöhnlicher Straßenbahnwaggon, in dem ein unmenschliches Gedränge herrscht. Abreißen von Knöpfen, Zerfetzen von Kleidern und Strümpfen, Zerfetzen von Rippen und Getrampel eingeschlossen, fürchterlich. In dieser naturalistischen Manier beschwören Verehrer des Altertums jene ihnen für immer verschlossenen Daseinsformen herauf. Ich humpelte, meine Hosen festhaltend, auf wundgetretenen Füßen nach Hause, nachsichtig über diese naive Jugend lächelnd, die sich Spannung und Nervenkitzel stets und in am schwersten zu erreichbaren Dingen verspricht. 9.9. Fast täglich bin ich bei den Symingtons. Er, der schweigende, typische schweigende Introvertierte, sie eine schöne Frau, aber nicht zu beschreiben, weil jeden Tag anders. Die Haare, die Beine, die Augen, alles. Ihr Hund hört auf den Namen Compluto. Er ist seit 3 Jahren tot. 11.9. Der genau für mittags programmierte Regen war ein Reinfall und erst der Regenbogen ein Skandal. Miese Laune. 15.9. Es gibt seit Jahren keine in freier Wildbahn lebenden Tiere mehr. Also neue Schöpfungen. Fortschritt ist notwendig, das sehe ich ein. Doch die Abschaffung der Kühe macht einem bewusst, dass ohne ihre träge, wiederkäuende Anwesenheit die Wiesen betrüblich leer sind. 16.9. Von Eileen eine Tastkarte bekommen. Ist es nicht wunderbar? Die neuzeitliche Technik im Dienst der Liebe. Wir werden wohl heiraten, denke ich. 29.9. Heute Gespräch mit Symington. Es war grundsätzlicher Natur. Lieber Tichy, Sie kennen die Worte des französischen Denkers. Unser eigenes Glück genügt uns nicht. Wir brauchen auch noch das Unglück der anderen. Wissen Sie, was meine Firma herstellt, Tichy? Unsere Handelsware ist das Böse. Die Kultur beruhte doch ehedem darauf, dass der Mensch dem Menschen einredete, er habe gut zu sein. Eben darum reizt uns das Gegenteil. Das ist unabdingbar für unser Seelenheil, für unsere Gesundheit, für unser Gleichgewicht. Jetzt kann jeder seinem Nächsten alles antun, ohne ihm dabei auch nur im Geringsten zu schaden. Ich angelte ein Verdrängungsdragee aus der Rocktasche und wirkte es trocken hinunter. Er zog die Schublade heraus, entnahm mir etwas und schluckte es. Es genügt dem Kunden nicht, Witwen und Waisen ins Elend zu stürzen. Er will es auch noch im Strahlenkranz der eigenen Rechtschaffenheit tun. Es geht letztlich immer nur um den Geist, nicht um das Fleisch. Der Körper ist nur Mittel zum Zweck. Wer das nicht weiß, Tichy, der endet im Schlachthaus beim Blutwurstmachen. So ist es also. Was für eine Welt. Ob sie deshalb alle so keuchen? Ich bin von Ungeheuern umgeben. 30.9. Ich weiß nicht, was ich an meiner Beziehung zu Symington ändern soll, aber so kann es nicht weitergehen. Eileen hat mir geraten, seinen Umschmiss zu schlucken. Sie meinte, meinen Triumph über Symington, der sich im Staub zu meinen Füßen wälzen und beteuern würde, er und seine Firma seien ein Pool voller Unrat. Aber darf ich zu so einer Methode greifen? Eileen hat kein Gespür dafür. Es klappt auch nicht mehr recht zwischen uns. Ich zertrampelte alle Fläschchen, Flakons, Gläser und Pillendöschen, die mir Eileen geschenkt hat. Ich bin nur auf mich selbst gestellt. In allem auf mich selbst. Grässlich. 1.10. Heute ist es zum Bruch gekommen. Es waren für mich herzzerreißende Augenblicke, aber ich blieb mir treu. Ich verlasse kaum noch das Haus, schlucke historische und mathematische Werke. Außerdem gucke ich Rallye. Doch selbst jetzt macht mir meine innere Revolte gegen alles, was mich umgibt, zu schaffen. Durch das offene Fenster drang der schwachsinnige Hit: Ich armes Automati, hab nicht Mutti und nicht Fatti. La-la-la-la-la-la, tui-tui-tu-tu-tu, oh! Ich armes Automati, tui-tui-tu-tu-tu, oh! Hab nicht Mutti und nicht Fatti. La-la-la-la-la-la, tui-tui-tu-tu-tu, oh! Ich muss mich zusammenreißen und einen Entschluss fassen, aber was für einen? Alles treibt mich zur Weißglut. Ich platze noch. 3.10. Ich lebe nach wie vor allein. Als ich heute in einer Nummer der frisch abonnierten Vierteljahreszeitschrift Vaterländische Zukunde blätterte, stieß ich bass erstaunt auf den mir wohlbekannten Namen Professor Trottelreiner. Sofort befielen mich wieder die ärgsten Zweifel, ob nicht alles, was ich erlebe, doch nur eine Kette von Wahnvorstellungen ist. Da es aber meine Art ist, gordische Knoten zu durchhauen, verputzte ich das Telefonverzeichnis, um die Telefonnummer des Professors zu erfahren, und rief dort an. Er ist es. Wir haben uns zum Abendessen verabredet. Der Professor kam zu Fuß. Ich erkannte ihn schon von Weitem, obwohl er jetzt wesentlich jünger ist als im vorigen Jahrhundert. Er schien gerührt bei meinem Anblick. Tichy. Herr Professor. Sie sind zu Fuß. Etwa ein Durchgang. Es kommt vor, dass ein Auto durchgeht. Nein, Tichy, ich bewege mich lieber per pedes apostolorum, entgegnete er und lächelte irgendwie sonderbar dabei. Ich gestand Trottelreiner meine Ängste und meinen Widerwillen gegen die neue Zivilisation. Er tat entrüstet, doch er hörte mir weiter zu. Schließlich begann die gute Seele mit mir zu fühlen. Ich sah ihn sogar nach seinem Barmherztropfen in der Westentasche greifen, doch hielt er auf halbem Wege inne, weil ich derart über die neuen Psychemikalien gemeckert hatte. Am Ende jedoch machte er ein ernstes Gesicht. Steh nicht gut um Sie, Tichy. Ihre Kritik trifft nicht im Entferntesten den Kern der Sache. Den kennen Sie nicht. Sie ahnen ihn nicht einmal. Im Vergleich dazu ist der ganze Rest der Zivilisation läppisch. Was wollen Sie damit sagen, Herr Professor? Was kann es Schlimmeres geben? Tichy. Ich tue es Ihnen zuliebe. Ich verletze mein Berufsgeheimnis. Aber sehen Sie, die Zivilisation musste diesen Verlauf nehmen, als man vor 25 Jahren begann, die Mascone synthetisch herzustellen. Das heißt, die punktuellen Halluzinogene, die die Welt punktuell fälschen. Wenn Sie auch nur für einen Moment die Welt sehen könnten, die uns wirklich umgibt, und nicht die durch Demaskierung geschminkte, Sie wären fassungslos. Er setzte sich neben mich und schob mir unter dem Tisch ein Glasfläschchen mit festsitzendem Korken zu. Das ist Schiss um Himmels Willen. Mit fliegenden Händen entkorkte ich das Fläschchen. Der Professor nahm es mir wieder ab, kaum dass ich den ätzenden Manteldunst eingesogen hatte. Dicke Tränen schossen mir in die Augen. Als ich sie mit der Fingerspitze abstreifte, verschlug es mir den Atem. Der prächtige, mit Teppichen ausgelegte Saal voller Palmen, mit den Majolikerwänden, den festlich glänzenden Tischen, der eleganten Kapelle im Hintergrund, die uns zum Braten aufspielte, waren verschwunden. Wir saßen in einem Betonbunker, an einem kahlen Holztisch. Unsere Füße versanken in einer arg zerschlissenen Strohmatte. Die stärkste Verwandlung jedoch war auf dem Tisch vor sich gegangen. Die Silberschüssel mit dem dampfenden Rebhuhn auf Toast war zum Steinteller geworden, auf dem eine grausliche, widerliche Masse lag, die an einer Zinngabel kleben blieb. Wie vereist starrte ich auf den scheußlichen Pamps, den ich mir eben noch hatte munden lassen. Das Knacken der köstlichen Rebhuhnhaut genießend, gegen das sich das Knirschen des an der Oberseite wunderbar knusprigen, von unten hingegen mit feiner Soße durchsogenem Toast, kontrapunktisch abhob. Mir fielen fast die Augen aus dem Kopf, als das Horrorbild schwankte und allmählich zu verschwimmen begann, wie unter der Berührung eines Zauberstabs. Jetzt erst fangen sie an, die Wirklichkeit zu erfassen, Tiki. Ja, diese Welt ist ein Leichnam. Freilich ein blendend erhaltener, weil er immer perfekter mumifiziert wird. Oder auch, weil wir gelernt haben, ihren Tod zu maskieren. Und alle wissen das, Herr Professor, und können damit leben? Wo denken Sie hin, Tiki? Keiner weiß das. Aber das ist doch unmöglich. Jemand muss sich doch um die Strohmatten kümmern. Und jemand muss das Steinzeug herstellen, von dem wir in Wirklichkeit essen. Und den Gleister, der den Braten vortäuscht. Sie denken noch immer in vorsintflutlichen Kategorien. Die Leute bekommen doch ihr Quantum sakrifikal. Die Arbeit wird somit zur Aufopferung, zu etwas Ehrenhaften. Zum Feierabend gibt es einen Schluck Vergessen. Und alles, was Sie gesehen haben, ist schlagartig vergessen. Du lieber. Wie gern möchte man da zurück in den Kanal und das Hilfen? Unsinn, Tichy. Sie benehmen sich unbesonnen, um nicht zu sagen, albern. Sie sollten tun, was alle tun. Nehmen Sie einen Schluck Optimistin und Seraphinol. Und Sie sind bester Laune. Ich schreibe diese Worte als ein gebrochener Mann um 3 Uhr nachts. Ich trage mich ernsthaft mit dem Gedanken, der Zivilisation den Rücken zu kehren, mich in die Einöde zu verkriechen. Auch die Galaxis lockt mich nicht mehr und das Reisen hat auch keinen Reiz, wenn man nicht weiß, wohin man heimkehren kann. Ich traf mich erneut mit Trottelreiner. Die Mietzimmer, die er bewohnte, lagen in der 5. Straße. Er wirkte bekümmert, nicht so selbstsicher wie am Vortag. Tichy, ich habe eine Bitte an Sie. Ich habe soeben von einem Chemiker, einem Freund, Proben von 2 frisch synthetisierten Stoffen aus der Gruppe der Wecksalze bekommen. Ich würde Sie sehr ersuchen, zunächst an der einen Ampulle und danach an der anderen zu riechen. Ich habe offen gestanden nicht mehr den Mut dazu. Ich nahm den Professor beide Glasröhrchen ab und öffnete das erste. Ich nieste einmal und ein zweites Mal. Und als ich die Augen öffnete, war das Zimmer völlig verändert. Der Professor redete immer noch. Ich hörte seine Stimme. Doch geblendet von der Verwandlung begriff ich kein Wort. Gelähmt vor Grauen wagte ich nicht, zu Trottelreiner aufzusehen. Denn anstelle der Schlauchhosen und der Gamaschen des Professors standen unter dem Schreibtisch ungeniert 2 lässig gekreuzte Prothesen. Der Metalldorn an der Ferse glänzte, von vielem Gebrauch glattgeschliffen. Was haben Sie, Tichy? Tut Ihnen der Kopf weh? Ich höre Sie stöhnen. Soll ich Ihnen ein Tablettchen bringen? Hörte ich ihm mitfühlend sagen. Ich riss mich zusammen und sah zu ihm hoch. Von seinem Gesicht war nicht viel übrig geblieben. An den zerfressenen Wangen pappten Fetzen eines lange nicht mehr gewechselten, halb verfaulten Verbands. Natürlich trug er auch jetzt eine Brille. Das eine Glas war gesprungen. In einer Öffnung im Hals, die wohl von einem Luftröhrenschnitt stammte, war ziemlich lieblos ein Vokoder befestigt, der im Takt der Stimme hin und her schwang. Die Jacke hing als fleckige Lumpen auf dem Brustgestell. In der linken Seite war ein Loch darin ausgeschnitten und mit einer trüben Plastikscheibe wieder zugestopft worden. Bläulich-grau krampfte sich dahinter sein Herz, gefesselt von Klammern und Nähten. Der Professor, der mir das Entsetzen vom Gesicht ablas, erstarrte hinter dem Schreibtisch. Tichy, was haben Sie? Bin ich so sehr verändert? Was? Ich erinnere mich nicht mehr, dass ich aufstand, aber ich rüttelte wie wild an der Tür. Tichy, was tun Sie da? Tichy! Rief er verzweifelt und rappelte sich schwerfällig hoch. Die Tür gab nach und im selben Moment erscholl ein ohrenbetäubendes Poltern. Es war Professor Trottelreiner, der von der zu heftigen Bewegung das Gleichgewicht verloren hatte, gestürzt war und nun unter dem knöchernen Knirschen seiner miteinander verdrahteten Halterungen in einzelne Stücke zerfiel. Dieses Bild nahm ich mit mir fort. Ich stürzte den Flur entlang, wie von Furien gehetzt. Erst Stockwerke tiefer verlangsamte ich mein Tempo. Ich blieb stehen. In einer Mauernische schimmerte ein geöffnetes Fenster, das zur Straße hinausging. Ich schaute in die Tiefe. Wo vorher noch ein Strom glänzender Wagen floss, trabten nun gleich Kindern, die Autos spielten, die Hände in Brusthöhe haltend, Kolonnen von Geschäftsleuten die Straße entlang und markierten mit beschwingt hochwippendem Fuß das Schalten der Gänge. Jetzt erst begriff ich, warum die Kurzatmigkeit so verbreitet war. Ich biss mir auf die Finger. Doch ich hatte vergessen, dass ich noch die zweite unangebrochene Ampulle darin hielt. Und plötzlich brannte es mir wie Feuer in der Kehle. Und eine grausige, mir das Herz abdrückende Vorahnung sagte mir bereits, dass ich die Wirklichkeit nun aus ihrer nächsten Hülle schälen werde. Offenbar folgte seit undenklichen Zeiten eine Fälschung auf die andere. Lichter. Weiß. Schnee lag auf den Trottoiren. Zu Eis festgetreten von Hunderten von Füßen. In der scharfen Luft lag ein bitterer, brandiger Qualm. Schlagartig ging mir auf, wer von den Straßen verschwunden war. Die Roboter. Ihre zugeschneiten, leblosen Rümpfe lagen vor den Häusern. Eisenkadaver, in Verein mit Lumpen und Fetzen, aus denen gelblich und raureif besetzt menschliche Gebeine herausstammten. Gerade ließ sich ein abgerissener Kerl auf einem Schneehaufen nieder und räkelte sich wie in einem Daunenbett. Ich sah seine zufriedene Miene. Er streckte die Beine aus und grub die nackten Füße in den Schnee. Die Straße war meine Grenze und mein Ende. Ich stand nun jenseits von Lug und Trug, also in der Wüste. Ohne recht zu wissen, wohin ging ich los, bemüht, möglichst leise aufzutreten. Ich spürte, dass man mir ansah, was ich da sah. Ich ging den Flur entlang. In den Seitengang konnte ich nicht abbiegen, weil mir der Leib eines Greises den Weg versperrte. Er hatte nicht mehr die Kraft zu gehen. Darum simulierte er das Gehen mit zappelnden Beinen und lächelte mir leise röchelnd in der Agonie gesellig entgegen. Also in den nächsten Seitengang, bis zu den Milchglasscheiben eines Büroraums. Da hörte ich eine mir wohlbekannte Stimme. Bitte treten Sie ein, Tichy. Ich trat also ein. Es erstaunte mich nicht einmal sonderlich, dass er mich ansprach, als habe er mich erwartet. Ebenso gelassen nahm ich auf, dass hinter dem Schreibtisch der erlauchte George Symington saß und mich halb herablassend, halb mitleidig ansah. Setzen Sie sich, Tichy. Ich setzte mich. Das Zimmer mit den heilen Fensterscheiben war eine Oase der Reinlichkeit und Wärme. Über Symingtons Kopf an der Wand hingen mehrere farbige Aktfotos. Nun haben Sie es endlich geschafft, Tichy. Dabei hatten Sie gar keinen Grund zur Klage. Eileen Rogers, die beste Pflegerin. Professor Trottelreiner, der einzige Sachseher im ganzen Staat. Alle haben Sie versucht, Ihnen zu helfen. Und Sie? Sie wollten sich lieber auf eigene Faust zur Wahrheit durchboxen. Haben Sie hier auf mich gewartet, Mr. Symington? Selbstverständlich, Tichy. Wir haben Sie die ganze Zeit über gelenkt und beobachtet. Wir schreiben das Jahr 2098, Tichy. Die mittlere Jahrestemperatur ist um 4 Grad zurückgegangen. In 15 bis 20 Jahren werden wir hier einen Gletscher haben. Wir können die Vereisung nicht verhindern. Wir können sie nur verbergen. Wir setzen die Zivilisation unter Narkose. Anders würde sie sich selbst nicht mehr ertragen. Oh, ich war schon immer der Meinung, Mr. Symington, dass es in der Hölle kalt sein müsste. Ihr schmückt also Ihre Pforten mit hübschen Mustern. Genau so, Tichy. Wenn man die Wahrheit nicht ändern kann, muss man sie verbergen. Und Sie bleiben zurück als der Sieger, Mr. Symington. Als der Sieger mit Sodbrennen. Verrecken Sie mit Ihrer edlen Mission, Mr. Symington, mitsamt Ihren Titten dort an der Wand. Ein Wutkrampf verzerrte ihm das Gesicht. Er sprang auf und brüllte. Ich verfüge nicht nur über paradiesische Mittel. Es gibt auch chemische Höllen. Auch ich stand auf. Er griff nach einem Briefbeschwerer auf dem Schreibtisch. Da schrie ich, dorthin gehen wir nur gemeinsam. Und schon sprang ich ihm an die Gurgel. Durch den Schwung gerieten wir in die Nähe des offenen Fensters. Genauso wie ich es vorgehabt hatte. Schritte trampelten, harte Fäuste versuchten mich von ihm wegzureißen. Er wand sich, trat um sich. Ich aber, schon am Fensterbrett, beugte ihn hintenüber, nahm noch einmal alle Kraft zusammen und sprang. In den Ohren. Ineinander verkrallt überschlugen wir uns in der Luft. Der strudelnde Trichter der Straße kam näher. Oh, ich geh und steh, tut mir mein Herz so weh, hollere Tiria, oh.